Erzählungen werden erst spannend, wenn zur Ungewissheit des Ausgangs die Ungewissheit des Eingangs hinzukommt. Wieso erzählt mir jemand diese Geschichte? Wieso auf diese Art? Was ist der Zweck? Bin ich zu misstrauisch oder zu wenig? Man kann das Verhältnis von Erzählerinnen und Zuhörern vielleicht am besten wie das zwischen Zauberern und ihrem Publikum beschreiben. Das Publikum lässt sich bereitwillig betrügen, unter der Bedingung, dass der Betrüger den Betrug ebenso als Spiel anerkennt und nicht ernst daraus macht. Als ungekrönter Magierkönig der Halbwahrheit, im wahrsten Sinne des Wortes, gilt in unseren Augen ein westafrikanischer Mann namens Prinz Monolulu, der im England des frühen 20. Jahrhunderts und an einigen anderen illustren Orten lebte. Fußnote: Nehmen Sie sich später 5 Minuten und lesen Sie seinen Wikipedia-Eintrag inklusive seines tragischen Endes, als er im Krankenhaus an Schokolade erstickte. Er mag viele Engländerinnen um ihre Schillinge erleichtert haben, aber er strickte daraus eine wirklich gute Lebensgeschichte. Und wenn Sie dann noch Lust auf mehr Hochstapelei haben, gehen Sie weiter zu einem gewissen Graf Viktor Lustig, dem Mann, der den Eiffelturm verkaufte, obwohl er ihm nicht gehörte. Und das 2-mal. Ende der Fußnote. Prinz Monolulu nannte sich selbst einen Stammeshäuptling und trug entsprechend eindrucksvolle Gewänder, arbeitete aber hauptsächlich als Tippgeber bei den Pferderennen von Derby und zwischenzeitlich auch als Weissager auf den Märkten des Londoner East Ends. Dort versprach er schwangeren Frauen für 1 Schilling das Geschlecht des Neugeborenen vorherzusagen und bei Irrtum garantiert, das Geld zurückzuzahlen. Aber warum erzählen wir Ihnen das? Prinz Monolulu personifiziert die Wirkmächtigkeit von Narrativen, die unterschwellig in immer neue Geschichten verpackt unsere Weltsicht beeinflussen und selbst bei der x-ten Entlarvung als Unwahrheit nicht dingfest gemacht werden können, weil sie sich einer eindeutigen Überprüfung und Sanktionierung entziehen. Denn der Prinz pflegte seine Weissagung »Boy or Girl« nicht nur laut vor der künftigen Mutter auszusprechen, sondern auch auf einen Zettel zu schreiben. Diesen steckte er in ein Kuvert, das er versiegelte, um dann die Dame auf dem Siegel unterschreiben zu lassen. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit lag der vermeintliche Prophet richtig und strich das Geld verdientermaßen ein. Doch wenn einige Monate später das Kind anderen Geschlechts war als vorhergesagt und die Mutter sich der falschen Prophezeiung entsann und wütend das Kuvert öffnete, um den Scharlatan zu entlarven, fand sie das richtige Geschlecht auf dem Zettel. Prinz Monolulu musste niemals Geld zurückzahlen. Er schrieb einfach immer das Gegenteil dessen auf den Zettel, was er laut weissagte. Seine Masterstory war zwar eine Lüge, aber gleichzeitig unangreifbar, denn sie traf immer zu. Doch auch von weitaus weniger schillernden Wahrheitsproduzenten werden wir mitunter nach Strich und Faden betrogen, wie Nicola Gies im Fall des journalistischen Hochstaplers Klaas Relotius nachzeichnete. Relotius täuschte mit erfundenen Reportagen die Spiegelredaktion, die Leserschaft und besonders auch die Jurys der wichtigsten Journalistenpreise jahrelang aufs Ärgste, aber auch brillanteste, indem er allen Seiten genau den Stoff lieferte, nach dem sie gierten. Große, überlebensgroße Geschichten, so strahlend, dass man sie einfach glauben wollte. Ihre innere Wahrheit war so glaubwürdig, dass die außen herum erfundenen Umstände, die Schauplätze, zu denen Relotius nie reiste, die Protagonistinnen, mit denen er nie sprach, sich im Kopf der Leser der zwingenden Wahrhaftigkeit einer Reportage anzupassen schienen. Vor allem seine Kombination beliebter Narrative und Masterplots, die klassische Heldenreise mit ihrem Aufeinandertreffen mit übermächtigen Antagonisten, die wundersame Rettung unschuldiger Seelen und nicht zuletzt die Selbsterzählung als bescheidener Chronist und hilfsbereiter Kollege betäubten offenbar jedes professionelle Misstrauen in seinem Umfeld.